Hey Mike, was los? Hast du mal eine Kippe da? Hä? Nee. Mitgebracht, denn der setzt auch so schön an. Danach noch ein Glas Kakao und vielleicht irgendwann zieh ich mir noch die Kekse rein. Ja, die schmecken auch sehr fein. Der Gürtel macht nicht lange mit, die Hose zwickt schon leicht im Schritt. Plagt mich Langeweile, Mann, was habe ich sonst gemacht? Also erstmal an den Kühlschrank ran, mein Bauch macht ganz schön Krach. Die Pizza liegt da ganz allein. Ja, ich will, du bist mein. Die Lunge pfeift mit vollem Magen. Ein Nickerchen kann jetzt nicht schaden. Nicht schaden. Ja, ich halt das aus, ich zieh das durch bis zum Ende. Und wenn ich's dann geschafft hab, klatsch ich freudig in die Hände. Jede andere Bewegung fällt mir dann auch sicher schwer. Aber hey, immerhin, ich rauch nicht mehr. Ich rauch nicht mehr. Ich hab 20 Kilo zugenommen und gesundheitlich nicht viel gewonnen. Früher war ich klein und schmal und jetzt bin ich ein Buckelwal. Die Schneiderei, die freut sich schon, denn ich bin der Grund für ihren Lohn. Ich rauch nicht mehr, ich bin jetzt dick. Vor genau 3 Jahren hatte ich meinen letzten Flirt. Mein letzten Flirt. Ja, ich halt das aus, ich zieh das durch bis zum Ende. Und wenn ich's dann geschafft hab, klatsch ich freudig in die Hände. Jede andere Bewegung fällt mir dann auch sicher schwer. Aber hey, immerhin, ich rauch nicht mehr. Ich rauch nicht mehr. Geiler Scheiß.